He's so wonderful. Praise the Lord. Hallelujah. He keep on revealing himself to us. Der Herr ist so gut, er offenbart sich uns ständig. He always reveals himself to us. Er offenbart sich uns ständig. And that is revelation. Das ist Offenbarung. Revelation is Christ revealing himself to you. Offenbarung bedeutet, dass Jesus Christus sich dir selbst zeigt. Praise the Lord. Hallelujah. So this message is going to continue from the previous message. Heute geht es weiter mit der Predigt von letzter Woche. Praise the Lord. Hallelujah. Which is the new life or the old life? Das neue Leben oder das alte Leben? You want to continue with the old life? Wollen wir mit dem alten Leben weitermachen? Or you want to start with the new life and continue with the new life. And under the new life, we go into a topic that is called your true identity. Und in dem Thema neues Leben werden wir uns über einen Punkt sprechen, der neue Identität bedeutet. Your true identity. Eine wahre Identität. If you are really saved, wenn du wirklich errettet bist, praise the Lord. Hallelujah. Because you have to know your true identity. Du musst deine wahre Identität kennen. Jesus knew who he was. Jesus wusste, wer er ist. When he came here. Als er hingekommen ist. And that's why Satan was not able to deceive him. Deswegen war der Teufel nicht in der Lage. And that's why he did not fail in the temptation. Und deswegen ist er auch nicht gefallen, als er versucht wurde. You know, Satan said, if you are the Son of God, der Teufel hat zu Jesus gesagt, turn the stone to wenn become du der Sohn bread. Gottes bist, dann mach das dieser Stein. He wanted Jesus to doubt his identity. Er wollte, dass Jesus an seiner Identität Can you get zweifelt. It? Praise the Lord. Hallelujah. If you do not know your identity, wenn ich weiß, wer du bist, Satan, you will doubt, Satan will make you doubt. Wird der Teufel dich zum if you are even saved at all. Du überhaupt errettet bist. Praise the Lord. Hallelujah. But before we go there. This morning, this very one was, it was all through the night, but this morning, the Lord gave me this very one to speak before before I begin with this message of your identity. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He said, the Holy Spirit always equipped you before sending you. Der Heilige Geist stattet dich immer aus, bevor er dich schickt. Until he equips you, he never sends you. Dann schickt er dich. Vorher schickt er dich nicht. Once he sends you, wenn er dich schickt, it means he have equipped you. Heißt, dass du ausgestattet bist, ausgerüstet wurdest. Praise the Lord. Halleluja. We always want him to send us before he equipped us. Aber wir wollen immer geschickt werden, bevor wir ausgestattet werden. I don't know why he wants me to speak all this. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, he said in finding mate. Wenn es zum Beispiel in der Ehe ist. Finding mate. He trains you. Er bildet dich aus. And train your partner. Und bildet deinen Partner before aus. He make you one. Bevor er euch zu eins macht. I don't know if somebody's getting me. Praise the Lord. Hallelujah. This morning he just gave me this. Amen. That, I did not want to even start it. Today again. Praise the Lord. Again, he trained both sides. Beide Seiten bildet er aus. You know, both sides. He trained both sides before he bring both sides together to be one outside. Before you can be one outside, you have to be one inside. Bevor ihr äußerlich eins seid, müsst ihr innerlich eins sein. If you are not one inside, nicht innerlich eins sein, the persecution you are going to face, you will never. You will not even pray for your enemy. Or you know what this word called enemy, those people that hate you. You know, you will not even pray for them to have it. That persecution. Du wirst dir diese Verfolgung nicht mehr für Feinde wünschen. You know, if you are of religion, wenn du religiös bist, you don't have, this does not belong to you. Dann ist das nicht für dich. And if you, you know, if you have religion, wenn du religiös bist, you don't need to be one in the spirit before you are one outside. Musst du nicht eins erstmal sein im Geist, bevor du eins bist. Religion don't need that. Weil Religion braucht das. Your people can choose what you want. Entscheid einfach, was du willst. And try to train that person. Diese Person auszubilden. That's religion. Das Religion. But Christ trained you both sides before you can be one. Aber dass Christus euch beide ausbildet, bevor ihr eins seid. If not, you know, he doesn't want you to learn with problems. Er möchte nicht, dass du aus Fehlern lernst. A lot of times, God's children, they love to learn with problems. Aber oft lieben es Kinder Gottes, aus Fehlern zu lernen. You know, there's this word. Prevention is better than cure. Vorsorge ist besser als Nachsorge. You know, God always wants to prevent problems for Gott us. Will uns immer vor Problemen fernhalten. We can see right now. Wir sehen das heute. We cannot see. Wir sehen die Zukunft nicht. We can't see right now. Wir können das jetzt sehen. We can't even believe we have seen yesterday. Wir können sogar sagen, wir haben gestern gesehen. We have seen the past. Wir haben die Vergangenheit gesehen. We can see right now. Wir können jetzt sehen. But tomorrow, aber das next year, the other year, marriage is not visit. Es ist kein Besuch. It's life. Es ist Leben. Praise the Lord. Halleluja. You know, before, you know, fiancé, you know what they call fiancé. You know, before that fiancé, you already one in the spirit. Before man verlobt, ist man schon eins im Geist. Before that very thing, that fiancé, that they call fiancé. You understand me? You know, then marriage. Dann die Ehe. No, three things. Drei Sachen. He trains you. Er bildet dich aus. It's not only you. Nicht nur dich. Both sides. Sondern beide Seiten. If one side is trained, if you believe you have Jesus. Wenn eine Seite ausgebildet ist. And the other one is not trained. Aber die andere Seite nicht ausgebildet ist. Satan will use that man but or that woman. Teufel, diese Frau, oder diese so Mann, so much deal with you. Um dich so you will never zu believe verfolgen, your eyes. Dass du dir das nicht vorstellen kannst. That person might even be a church goer. Vielleicht geht diese Person he might even be born again, be filled with the Spirit. Wiedergeboren, auch die Taufe des Heiligen Geistes. But Jesus said in John 15. Aber Jesus sagt in Johannes 15. He said, abide in me. Ihr müsst am Stamm bleiben. Abide in the vine. Bleibt am Stamm. If you get out of the vine, wenn ihr rausgeht it's over. Stamm, dann ist es vorbei. Weil ohne mich könnt ihr nichts tun. You know, if you take a branch of and cut it out of the tree. Wenn du einen Ast von einem Baum abnimmst. Out of it. Before you know it, that branch will die. Dieser Ast stirbt, verrottet, der ist weg. And you know, I always tell people, except if you have not been here for long, it be easy for you to even go. Ich sage immer, wenn du zum Beispiel lange diese Gemeinde nicht besucht hast, ist es einfach für dich zu gehen. If you are long, if you are here and you are long here, lange, you know the truth to some extent, weit zu einem gewissen Punkt kennst, to be able to go to other church will be so difficult. Zu einer anderen Gemeinde zu gehen wird ein bisschen schwierig. Because the truth, weil die Wahrheit, are not imitation of truth. Und nicht die falsche Wahrheit, nicht I know what religion called das, was Religion I know what you called nicht true, das, was you want to hear. Persönlich Wahrheit nennst, was du hören willst. I don't know. It's hard. It's hard to get. Es ist hart zu empfangen. You can and that's why you know some have to go from one church to another so to, until they cannot get it. Bis sie es dann Matthew 13. Irgendwann finden. Praise the Lord. Amen. But we, God's children, we always, we are not like the world. You are different from the dead people. God's children, you as a child of God, you are different from, from the dead. You know when they bring somebody that is a dead, a corpse here, right now. You can see the difference between you and that dead. You can move it, but it cannot move. You can react, it cannot react. You can think, it cannot think. You are, you know, once you are born into Christ, you are born into a spiritual world. And this very spiritual world has its own ways, has its own thought. And that's why God said, my ways are not your ways, my thoughts are not your thoughts. His ways and his thoughts are different from the natural way and natural thought. His ways and his thoughts are supernatural. You are born into a supernatural world. The world that is greater than the natural world. The world that you know that you are now is bigger, is greater than the world that you feared before. Can somebody get it? Praise the Lord. Hallelujah. We no longer do things like them. Wir tun Dinge nicht mehr so wie sie. God does not want to take anything from Gott you. Will uns nichts wegnehmen. Praise the Lord. Hallelujah. He does it, he does it, he does it. Das nicht. You know, when God told Moses, drop the rod. Als Gott zu Mose gesagt hat, lass diesen Stab fallen. You know, this rod, it is as if God was going to take the rod from Moses. War, Mose diesen Stab wegnehmen will. And this rod was just a natural rod. Dieser Stab war ein natürlicher Stab. But God said, drop it. Aber Gott hat gesagt, lass los. Drop it so that I will turn it to supernatural. Damit es zu etwas übernatürlichem wird. Because if it is natural, I cannot bring water from the rod. Wenn es natürlich ist, wird es nicht Wasser aus einem Stab. If your husband is natural, wenn dein Ehemann natürlich ist, you can't. You will live a natural life. Du wirst ein natürliches Leben führen. And you know what natural life und du weißt, was ein natürliches Leben bedeutet. It. But I'm not saying there might not be money there. Ich sage nicht, dass da kein Geld ist. Oh, there, you know, beautiful things there. Oder schöne Dinge. You know. Praise the Lord. Hallelujah. You know, when Jesus come in with all his belongings. Wenn Jesus reinkommt, kommt and when Satan come in. Genauso wie der Teufel reinkommt. There two or three are gathered. If Christ is not there, Satan is going to be there. Only two people can be present if you gather. Wenn es nicht in Jesus Namen ist, ist es Name vom Teufel. You know, your gathering together is not about you and me. Unsere Versammlung ist nicht über, da geht es nicht über dich oder über mich. It's about who is in our midst. Es geht um die Person, who gets die, it? Die because whoever is in our midst is going to control. Die Person, die in der Mitte von dieser Versammlung ist. Who do we allow to be in our midst? Wer ist unsere Mitte? Is it Christ or Satan? Christus oder der Teufel? Who gets it? You know, we just see you and me, God. It's not mich, you and me. Aber es ist mehr the middle part, Christ or Satan. Christus oder that's where the problem lies. Das ist das Problem. Praise the Lord. Hallelujah. We are no longer of this world. Wir gehören nicht mehr zu dieser Welt. You know, John 10, Jesus said, we are in the world, but not of this world. In Johannes 10 steht, dass Jesus sagt, wir sind auf dieser Welt, aber wir sind nicht mehr von dieser Welt. No, we are here. Wir sind zwar hier. We do no, we are not. We are. We don't work like them. We don't think like them. We don't choose like them. We don't eat like them. We don't drink like them. You know, there are, what they do, we don't. Well, you know, praise the Lord. Hallelujah. Jesus called them the dead. Jesus nennt sie tot, die Toten. We are not against churches. Wir sind nicht gegen Gemeinden. We are against Satan. Wir sind gegen den Teufel. Praise the Lord. Hallelujah. Because we know how he goes through the church to steal, to kill, and to destroy. Als Instrument benutzt, zu zerstören. But we always choose who we believe we want. Aber wir entscheiden uns immer für die Person, die wir meinen zu wollen. And who, you know, we believe, you know, as time goes on, we will train him or her. Und ja, ich werde diese Person ausbilden, ich werde sie lernen, ich werde sie schon unter Kontrolle haben. You know, I am a child of God. I can train. Ich kann diese Person trainieren. Train the other side. You can't train nobody. Du kannst niemanden trainieren. You yourself, you even still need training. Du selbst brauchst Training. You cannot train anybody. Du kannst niemanden ausbilden. Praise the Lord. Hallelujah. I don't know why he. Amen. Let me just quickly continue because we have a lot. not what kind of marriage. Gottes Ehe. He's different from the natural marriage. Ist anders als die natürliche Ehe. God children is God kind of marriage. Für Gottes Kinder ist Gottes Ehe. Praise the Lord. Halleluja. It's like God kind of joy. Genauso wie Gottes God Freude. Kind of peace. Gottes Frieden. God kind of faith. Gottes Glauben. You know, God kind of everything. Galatians 5, 22 and 23. In Galatians 5 sehen wir das. All the fruit of the Spirit. Die Frucht des Geistes. God kind of long suffering. Gottes Langmut. God kind of all. He has his own all. Er hat seine eigenen Wege. It's like two countries. Wie zwei Länder. Two worlds. The natural Länder. World have their own. Die natürliche Welt Christ world have ihre its own. Prinzipien. Die Welt von Christus hat seine Prinzipien. Nigeria and Germany, they are not, they are two different countries. Die haben, das sind zwei verschiedene they have their rules and regulations there in Nigeria. Sie haben eigene and here have their own. Und hier so also is Christ's world and this natural world. God children are born again, but they don't know what is happening, what they are to do in the world that they are born into. Kinder Gottes sind wiedergeboren in eine Welt, aber sie wissen nicht, was sie in dieser Welt im Königreich Gottes zu tun. They are there, but they live illegal. Aber sie leben, sie führen ein illegales Leben. It's like when somebody come here. If you don't, if you don't know anything that is going on, you just live illegal. You are just there. So nothing here belongs to you. So als ob du illegal in ein Land kommst und einfach nichts machen kannst. Du kannst nicht arbeiten, du kannst dir keine Wohnung holen, du kannst keinen Führerschein machen, nichts, weil du einfach gar nicht weißt, was hier vorgeht. Du existierst einfach nur hier. You have children, you know, maybe they have a kindergarten or the money they pay for. All these benefits, they don't belong to you. Why? Because you don't even know what is here. Das kannst du nicht bekommen, weil du nicht weißt, wie das funktioniert. In Christ's kingdom, the Königreich where we are born into, da, Christ's world. Sind. Unser neues Zuhause. Yeah, a lot of things are there. Viele Dinge. God kind of marriage. Gottes Ehe. Marriage is not flesh and blood. Ehe ist nicht Fleisch und Blut. You know, this word is like play. Hier auf dieser Welt ist wie ein Spiel. You can marry the next 3 minutes you die. Du kannst heiraten in den nächsten 3 minutes. If they don't use it, they okay, the next one, you know, Satan has 100 more million to give you. From so one to another. Von einer look at homes today. Schau dir Familien an. Look at homes schau today. Schau dir Familien an. Let me not go to the other side. Amen. Mm-hmm. Marriage is spiritual. Ehe ist geistlich. And that's why you must be one in the spirit before you can be one outside. And that's why, you know, it's true both sides in the spirit. Bildet ihr beide Seiten im Geist im Wort aus. Daddy, thank you. You know, if I lose my children here, you know, Amina and Abato here, Ogeva and Nini, you know, they will not have problem and go to mother and father and go and be reporting. Wenn sie Probleme zwischeneinander haben, gehen sie nicht zu ihren Eltern und berichten das. They don't go to the word of sie gehen in Gottes Wort. That is the new father, das the new mother. Sind ihre neuen Eltern. That will not be biased. Die nicht voreingenommen sind. Who get it? The natural, you natural. No, decide to jump. Weiß, auf welche Seite er sich stellt. If you want, you know, some don't even want the marriage to even go on. Sie wollen noch nicht mal, dass die Ehe zu. And now you are reporting that there's problem. Dann gehst du zu ihnen, um dich zu beschweren. They will rejoice. Die freuen sich doch, wenn sie das hören, dass es Probleme gibt. Praise the Lord. Halleluja. You know, we don't want to see the word of God as our mother, wir father, brothers and sisters, uncle. Adam did not have any other. Adam hatte nichts anderes. Except God alone. Nur Gott allein hatte er. The mother, the father, Vater, Mutter, the uncle, the brothers and sisters. Geschwister. Praise the Lord. Hallelujah. Marriage, God kind of marriage, is not flesh and blood, but spiritual. Ist nicht Fleisch, sondern geistlich. Praise the Lord. Halleluja. No flesh and blood can train you. Fleisch und Blut können dich nicht ausbilden. Except the Holy Ghost. Nur der Heilige Geist. God kind of marriage is ordained by God and not by pastor. Und Gott ist I don't know if somebody's understanding me. Gott gesalbt von Gott gegeben und nicht vom Pastor gegeben. You know, it's ordained by God and not by man. Es ist von Gott gegeben und nicht vom Pastor, nicht von Menschen gegeben. It's ordained by Christ himself. And that's why Christ said, he said, what God had joined together. Gott, he did not say what beauty had joined together. Zusammen, what do you know, what age have joined together? You know, some of us, it's our age that is making us to be his. What age? What age have joined together? Wegen ihrem Alter sind sie in Eile und deswegen gehen sie eine Ehe schnell. Well, you know, whatever, you know, some baby. Vielleicht what baby have joined together? Was ein Kind zusammenfügt. He said, what God? Sondern er sagt, the word of God is God. Gott zusammenfügt. Was Gott das Wort zusammenfügt, das kann niemand. The word of God. What the word of God has joined together. Gottes Wort vereint hat, verbunden. The word of God is God himself. Gottes Wort ist Gott selbst. Praise the Lord. Halleluja. God kind of marriage is ordained by God and not by pastor, not by church, not by people, not by friends, not by beauty, not by parents. Wherever Christ is, he always equips you before sending you. He always made the provision beforehand. Er not hand before provision. Er schickt nicht und dann versorgt er. We want to be with them and then train them. Wir wollen mit diesen Leuten sein und diese Leute they ausbilden. Will train you. Sie werden dich ausbilden. They will be the one that will train sie you. Sie werden die Leute sein, die dich ausbilden. Praise the Lord. Even in Old Testament, let us quickly go to First King. Amen. First King. Praise the Lord. Amen. Amen. Don't be offended in the truth, please. Lasst euch nicht von der Wahrheit kränken. Jesus said, blessed are those that are not offended. Jesus sagt, gesegnet sind die, die nicht gekränkt sind. Die blessed sind are those that love the truth. Die Wahrheit lieben, egal wie sie kommen. You know, Satan can give you husband. Der Teufel kann Ehemann geben. Der Teufel kann einen Ehemann geben. He can give you money. Er kann dir Geld geben. He can even give you cap. Kann er, hä? Cap. Mütze? Uh-huh. Kann er auf seine Mütze but geben? But he will take your head. Aber nimmt dir deinen Kopf dafür. You know, if somebody gives you cap and take your head, where are you going to put the cap? That's Satan. Das ist der Teufel. Er gibt dir eine Cap hier, aber nimmt dir dafür den Kopf. Allow Jesus to be everything. Lass zu, dass Jesus alles ist für stop, dich. You know, stop seeing yourself. Hör auf dich selbst zu look sehen. At him. Schau auf ihn. If you look at him, wenn du auf ihn schaust, you will be satisfied with zufrieden him. Sein mit ihm. You will not. It will not. Oh, what others? What they see? Don't let. Don't, you know what others? Say, what they see? Don't allow it. Don't allow it to affect you. Lass nicht zu, dass sich das angreift. How will it not affect you? Wie greift dich das an? When you keep on seeing Jesus. Wenn du Jesus weiterhin siehst. You know if other if they know if. Praise the Lord. If they are even talking about you. And they are talking that, what are they saying? You know, because if they know you as a child of God, what are they going to say? They are going to say, she's married to Jesus. You know, good or bad, Jesus is being mentioned. Jesus wird erwähnt, auch wenn es im Lästern ist. Even when they are making jest of you. Good or bad, Jesus is being mentioned. Who get it? You know, when Paul was in prison. Als Paulus im Gefängnis war. And Salat, they were making jest of him. Habe ich viel über ihn lustig gemacht. But he rejoiced. Aber er hat sich gefreut. Why? He said, good or bad. Im Guten oder im Schlechten. Christ is being preached. Christus wird gepredigt. You know, the man be even laughing at me. Then. He's good, but das ist gut. But that they talk about Christ. Dass sie überhaupt über Christus because they will not say it without saying weil Christ. Sie werden nicht über mich reden können, ohne Christus zu erwähnen. Because I have made them to know it's all weil ich about habe ihnen klar gemacht, dass ich nur wegen Christus so bin, wie ich bin. Praise the Lord. Halleluja. First King. 1. Könige. 17. 17. You are not here by accident. Du bist nicht hier durch Zufall. Wir alle. You are not here by accident. 1. Könige 17. Vers ist noch. Vers haben wir noch. Noch nicht. From verse 1 to, we are going to quickly read from verse 1 to 10. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. You are not here by accident. Keiner von uns. You are here because he loves you. Du bist hier, weil er dich liebt. Jesus loves you. Jesus liebt dich. And whoever he loves. Wen auch immer er liebt. You know, whoever he loves. Wen auch immer er liebt. He go through. Durch den geht er. If you allow it. Wenn du es zulässt. And what you know? Nothing of Christ is natural. Nichts von Christus ist natürlich, yeah, oder gewöhnlich. It's just, now let me say, they are extraordinary. Es ist außergewöhnlich. He said, I came to give you life. Er hat gesagt, ich bin not just life, abundant life. Das Leben zu leben. Und nicht nur Leben, sondern ein Leben in Fülle. You know, abundant life, overflow. Leben in Fülle, im Überfluss. Not just life. Nicht nur Leben. Nothing in him that is small. Nichts in ihm ist klein. You know, whatever is small, was immer klein ist, makes it so big. Er macht es groß. You know, two fish and five loaves. Zwei Fische und so fünf small. Brote. Who so gets klein. It? It was able to feed von einem kleinen Jungen thousands. War in der Lage, so viele Leute satt zu machen. And as you know, once he comes to him, wenn es um ihn geht, he told Moses again. Mose gesagt, submit the rod. Übergebe mir diesen Stab. And this rod Moses gave him. Mose hat diesen Stab übergeben. And he had to be sure that Moses was ready. Und er musste sicher sein, dass Mose bereit ist. He told Moses, pick it by the tail. Er hat gesagt, greife diesen Stab am Zipfel, am Ende. That's give me your life. Das heißt, gib mir dein Leben. Because that snake supposed to bite Moses. Weil als dieser Stab, als er ihn hingelegt hat, wurde dieser Stab zu einer Schlange. Und wenn du eine Schlange am Zipfel packst und nicht am Kopf, wird sie sich drehen und dir ins Genick zum Beispiel beißen und dich töten. For your information, God does not want to kill you. Gott will dich nicht töten. Who get it? He doesn't want to kill you. Er will dich nicht töten. He doesn't want to destroy you. Er will dich nicht zerstören. You know, when he told Abraham, give me your son. Als er zum Beispiel zu Abraham gesagt hat, gib mir deinen Sohn. He did not want to kill that boy. Er wollte diesen Jungen nicht töten. Before that boy died. Bevor dieser Junge. Abraham was provided. Fast getötet wurde. Before the dead. You know, he just want to see. Are you ready for me? Es geht um Vertrauen. Can I walk through you? Bist du bereit? Can you submit to me? Can you follow me more than others? Übergeben kannst du mich mehr schätzen als alles andere. Praise the Lord. Hallelujah. Can you choose me? Kannst du dich für mich entscheiden? No matter what. Egal was ist. 1 Kings 17. I will quickly read because of time. Amen. Amen. And Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, as the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain this year. But according to my word, praise the Lord. Hallelujah. There will be no dew, no rain. Es wird kein Tau oder Regen geben. According to God's word. Nach meinem Wort, nach Gottes Wort. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the first, you know, God told Elijah the Tishbite. Gott hat zu Elia gesprochen. I said, God, this is what you are going to tell. To give to the king. Das wirst du dem König ausrichten von mir. And Elijah went. Und Elia ist angegangen. Without question. Ohne Widerworte. Without doubting. Ohne zu zweifeln. Without having fear. Ohne will it Angst, work? Ob es überhaupt funktionieren wird, wird man mir auch zuhören. Are you the one talking to me? Can somebody understand it? You know, sometimes we want to doubt the voice. Aber manchmal zweifeln wir an der Stimme, die zu uns spricht. We want to doubt the voice. We talk about the voice here also. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, sometimes we want to doubt the voice that is speaking. Wir wollen an der Stimme zweifeln, die zu uns spricht. Well, I'm not with. Is it God that is speaking ist to Gott me? Zu mir if you delight yourself in the Lord, wenn du dich im Herrn erfreust, it's the Lord that dann is ist es auch der Herr, God. Der zu dir sprechen wird. We'll talk about a little bit how to hear the voice of God. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the number one have to be done. Der erste Schritt muss before getan werden, bevor der zweite Schritt kommt. God said, go and tell the Gott king sagt, geh und erzähl dem his König jeden. Elijah refuses. Wenn Elia das verweigert, this number two will not come. Wird der zweite Schritt nicht kommen. Are you there? Look at the number two. Der zweite Schritt. And the word of the Lord came unto him, saying. Vers 2. You know, the first, after the first. Nach dem ersten then Schritt the next. Kam der zweite Schritt. Some of us, we don't want the, you know, we want everything before we start from the first. Einige von uns, wir wollen Dinge überspringen. Wir wollen den ersten Schritt nicht tun und fragen uns schon, wie der Schritt 8 aussehen wird. There will be no rain. Es wird nicht regnen. There will be no dew. Which means there will be hunger. Das heißt, es wird Hunger. Now what about me? Was damit? What am I going to eat? Was werde ich essen? But God said, go and tell aber the Gott king. Sagt, geh und erzähl das dem König. And Elijah did not even bother God. Und Elia hat, what about me? Hat sich nicht darum gejuckt, was mit ihm passiert. Then God said, verse 3. Get thee hence and turn thee eastward and hide yourself by the brook Cherith, that is before Jordan. Verse 4. And it shall be that thou shalt drink of the brook, and I have commanded the raven to feed you there. Praise the Lord. Hallelujah. A place called there. Ein Ort, der dort heißt. There is always a place called there. That's why when people come there, I just say it's not by accident. It's a place called there for you. Deswegen, wenn Leute herkommen, sage ich, es ist ein Zufall, weil es ist ein Punkt, an dem Gott dich jetzt gerade haben möchte. You know, those that cannot stay here, if you are not really hungry of Christ, if you are hungry of things, you cannot be here. It's impossible. Man muss nicht hierbleiben können. But if you are hungry of Christ, if you really... If really you are hungry of the truth, the real truth, der wirklichen Wahrheit, you will love to be here. Du wirst es lieben, hier zu sein. Praise the Lord. Hallelujah. And you will love the truth. Du wirst auch die Wahrheit lieben. You will not be provoked because of dich the truth. Die Wahrheit nicht angreifen. The truth will not offend you. Die Wahrheit wird dich nicht verärgern. Matthew 11 said, blessed are those that are not offended. Matthäus 11 sagt, gesegnet sind die, die keinen Anstoß nehmen wegen der Wahrheit. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 4 here, let us look at it again. Here. Barbara, can you help us to read it? Yes. That. Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen. Praise the Lord. Hallelujah. And it shall be that thou shalt drink of the brook, and I have commanded the raven to feed you there. You know, God said, go to this place. Gott sagt, geh an diesen Ort. But I have more provision for you. Und ich habe dort Versorgung. Praise the Lord. It is not I am going to make provision for you. Er hat gesagt, ich werde versorgen. But I have made provision for you. Versorgt. Where he lead, he provides. Wo er hinführt, da versorgt er auch. He made provision before versorgt, he even sent bevor er you. Schickt. He said, and it shall be that thou shalt drink of the brook. And I have commanded the raven to feed thee there. Praise the Lord. Hallelujah. I have commanded the birds to feed you there. Ich habe den Vögeln schon gesagt, dass sie dir dort essen bringen. You know, Elijah was in a palace. Elia war in einem Palast. God did not say remain in the palace. Gott hat nicht gesagt, bleib im Palast. He said go to under the brook. Geh in die Wildnis, geh an einen Bach. Brook and the palace, which is more beautiful. Was ist schön, ein Bach oder ein Palast? Today we will want the palace. Heute wollen wir den Palast natürlich. We will prefer the palace. We will prefer to be there, to be in the palace, than to be in that brook. Als am Bach zu sein. You know, a lot we will prefer to be in the. You know these churches that are so big, and their beauty. They are so, you know, so beautiful. They will even prefer to be. There are many people, you know, the followers are so many. They prefer to be there than even to be here. Die Leute, die sind lieber in großen Gemeinden, wo man jedes Mal einen Schall zurückhört und dass die Decken bemalt sind und alles andere. Ihnen ist das wichtiger. They will prefer to be there than to be here. Als hier zu sein. Today. Amen. Praise the Lord. Amen. You know, if they want to do anything today, you know how many people will be there. Und all these churches. Wenn diese Gemeinde etwas veranstalten, the Catholic, for example. Sehr viele Leute sind da, weil es sehr viele Anhänger gibt. How many people? Sehr viele Anhänger. But let me, you know how many people are here today. Sehr viele Leute sind hier heute. You can see. Jesus said, they love darkness. Ihr sagt, sie liebten die Dunkelheit. He said, the world loved darkness. Die Welt liebt die Dunkelheit. That's John 3. Amen. Nein, das heißt das. Praise the Lord. Halleluja. I have sent the raven to feed you there. Ich habe die Raben dorthin geschickt. Commanded it to feed you. Damit sie dir Essen geben. I'm not. I am going to send the raven. Nicht, ich werde sie dorthin. I'm going to command the raven. Oder ich werde ihn befehlen. I have commanded the raven. And if you read it on, then in verse 5, look at verse 5. So he went and did according unto the word of the Lord. And he went and dwelt by the brook Cherith, that is before Jordan. And the raven brought him bread and puri. Praise the Lord. He brought him bread and pomace. Chicken and pomace. You know, you're here. You know what? Father, thank you. Lord, you don't need to go to the kitchen. Just come. Well prepared and lecker. And the raven brought him bread and flesh in the morning, and bread and flesh in the evening. He knows when it is evening. Weiß, wann es Abend ist. Praise the Lord. Halleluja. You know, he knows how to take care of Gott you. Weiß, wie auf dich aufpasst. You cannot take care of kann you. Dich auf dich selbst aufpassen. So many times we want to take auch care of ourselves. Auf uns selbst aufpassen. Let him take care lass of you. Lass, was er das macht. It's like this, my baby here. Unser Baby hier. He cannot take care of himself. Er kann nicht für sich selbst sorgen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. You know, Can he even remind the mother to take care of him? Kann die Mutter überhaupt daran erinnern? You know, sometimes we think God has forgotten us. Gott hat uns vergessen. Never forget him. Praise the Lord. Halleluja. You even know if we that are wicked never forget our baby. So oft bösartig sind unsere Kinder. How can he forget you? Wie kann dann der gut? How can he forget you? Wie kann uns vergessen? He never forgets you. Gar nicht. The Bible says you are in his mind. Sagt, du bist in seinen Gedanken. He said, "I have you in his mind." Du bist in seinen Gedanken. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Verse 7. You know, in verse 6, Elijah, he does not need to remind the raven. Don't forget my evening food. Elia musste nicht die Raben daran erinnern, ey, abends habe ich auch Hunger und ich kann nicht mit leerem Bauch einschlafen. Komm, vergiss nicht wiederzukommen. Don't forget my evening food. Vergiss mein Abendessen nicht. He never forget. Er vergisst nicht. Du musst nicht he know the right time weiß, to come. Er kennt die rechte Zeit. Let your focus be lass uns deinen Fokus auf ihm bleiben. Praise the Lord. Halleluja. He knows when to come. Er weiß, wann er kommen muss. No Satan can delay him. Kein Teufel kann ihn aufhalten. The devil can delay him. Kein Teufel kann ihn aufhalten. He defeated Satan. Er hat den Teufel schon besiegt. So it's over. Es ist vorbei. Praise the Lord. Halleluja. Verse 6. And the raven brought him bread. Okay, verse 7. And it came to pass after a while that the brook dried up. You know, we are always afraid of the future. Wir haben immer Angst vor der Zukunft. Just like, you know, I asked about it today. I said, about the birth certificate. What you need it for? He said, for future. Don't be afraid of the future. Don't let anything threaten you. Hab keine Angst vor der Zukunft. Praise the Lord. Halleluja. He said, and it came to pass after a while that the brook dried up. Elijah was not worried that the brook was going to dry up. Elijah hat sich keine Sorgen gemacht, dass today we are worried about the future. Machen wir uns Sorgen. We bother about the future. Who are we going to marry? Who is going to be my husband? How are we going to do this? How will this be solved? Will this be solved? And it came to pass after a while that the brook dried up because there had been no rain in the land. He knew how to take care of his own. Daddy knew how to take care of us. Praise the Lord. He know how. He know there is problem. He know how to keep you. He know how to keep you. He know how to protect you. He know how to be there for you. Elijah did not need. You know the Old Testament, the Bible said what we have now is greater than what they have. Wie gesagt, das was wir jetzt haben durch Christus ist größer als was die Menschen im Alten Testament hatten. It is as if what we have now is even less. Aber wir leben so, als ob das, was wir jetzt haben, weniger ist. A lot of churches, they are praying to have what they have. Viele Gemeinden beten so dafür, dass sie das haben, was die Menschen im Alten Testament haben. Jesus said, greater than Solomon is here. Ein größer als Solomon. Greater than Elijah, greater than Moses, greater than Abraham. You are greater than all. Größer als all das. You are greater than Mary. Sie sind größer als Maria. Praise the Lord. Halleluja. Oh, Daddy, thank you. Oh. You know, because there was no rain, das kein Regen, you can affect things. Kann das Sachen beeinflussen? That it cannot stop you. Aber es kann dich nicht aufhalten. Can you get it? It can affect things. Es kann Dinge beeinflussen. It doesn't matter. But it cannot stop you. Es kann dich aufhalten. From moving. Weiterzugehen. He cannot stop you from living. Es kann dich davon abhalten zu leben. He told me one time ago. He said, "It's not what kill them that kill his children." Er hat gesagt, nicht das, was sie tötet, tötet nicht uns Kinder Gottes. He said, "No, all these sicknesses, also, cancer, that, you know, just mention." He said, "It killed them." Es tötet. But that is not what kill his children. Auch nicht das, was seine Kinder tötet. He said, because no cancer is bigger than him. Kein Krebs ist größer als er. No, all these sicknesses and diseases. Keine Krankheit ist größer als Christus. He said, but they reject him. Aber sie verweigern they ignore him. Sie ignorieren they ihn. Never listen sie to hören him. Ihm nicht zu. They don't want him. Sie wollen ihn you know, they always hate the truth. Sie hassen die Wahrheit. Praise the Lord. Halleluja. That Satan is fighting you does not mean Satan is going to win. Nur weil der Teufel dich angreift, heißt nicht, dass gewinnt. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, let me just go forward a little bit. Amen. Amen. And in verse 8, and the word of the Lord came unto him, saying, you know, in verse 8, when the brook was getting dry, then the word of the Lord came again. You know when to come. Als dann dieser Bach vertrocknet war, das Wasser weg war, kam die Stimme des Herrn wieder, weil er wieder wusste, okay, es ist wieder Zeit zu sprechen. You know, it's always speak to me, Lord. Help me to say, I want you to speak to me. Ständig sagen wir, Herr, rede zu mir, rede zu mir. Elijah did not say, speak to me. Aber Elijah hat es nicht gesagt. He knows the right time. Wenn er zu sprechen hat, wird er sprechen. Until he speak, be there where you are, where he wants you to be. Bis er spricht, sei einfach da, wo du gerade bist. Elijah was there. Elijah war until the Lord bis spoke. Der Herr gesprochen hat. Who understand? Dann ist er weitergegangen. Praise the Lord. Hallelujah. He did not bother himself. He was not worried. Er hat keine Sorgen gemacht. The part of you that worries, the part of you that you are going, you are, that is your mind. You see, you are to use to meditate on him. Dieser Raum, in dem du dir Sorgen machst, ist eigentlich der Raum, in dem du eigentlich über ihn nachsinnen solltest. Stop allowing problem to fool there. Lass nicht zu, dass Probleme diesen Raum gehören. Allow Christ to zu, dass Christus dieser Raum gehört. It's not positive thinking. Es geht nicht um positive Gedanken. It's allowing Christ to sondern be zulassen, dass Christus in dir ist. Positive thinking is not Christ. Positives Denken ist nicht Christus. It's Satan. Es ist teuflisch. Once it comes to Christ, there's nothing positive or negative. Wenn es um Christus geht, geht es nicht um negativ oder positiv. You know, let me just quickly give one example. Ein Beispiel. Peter told Jesus, you will not die. That is positive speaking. Hat zu Jesus gesagt, du wirst nicht sterben, Herr. Das ist positives Reden. Jesus said, Jesus Satan, gesagt, Satan, Satan, weiche von mir. Because it is not speaking good. Was geht schon um Gutes zu sprechen? The good of this world. Das Gute dieser Welt zu sprechen. The good of this world is Satan. Weil das Gute dieser Welt ist Teufel. It's only Christ that is good. Nur Christus, sein Gut, sein Wille, das ist Christus. Can somebody get it? If you understand, stand up. Praise the Lord. If you understand, stand up. My daughter is not standing. I don't understand. Hey, if you understand the message, stand up. I don't understand the message. You don't understand? No. Hey! No. Very good. I thank God that I said it. What don't you understand? The part of the positivity, speaking out positivity, that's good. Coming from Christ. It's not coming from Christ. It's not speaking positive. But let us put something here. Let's quickly go to Matthew 16. Matthew 16. Praise the Lord. Amen. Are we there? Matthew 16. From verse 20, because of time. He said, then charge he his disciples that they should tell no man that he was Jesus the Christ. From that time forth, began Jesus to show unto his disciples how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised again the third day. You know, from there Jesus started telling them how he was going to die. Von daher hat Jesus angefangen, ihnen zu erklären, wie sterben wird. You know, in the natural world, we believe to die is negative. Und in der natürlichen Welt glaubt man, dass Sterben, dass der Tod etwas Negatives ist. It's negative if somebody tells you you are going to die. Es ist negativ, wenn jemand sagt, dass du sterben wirst. Then look at verse 22. 22. Can you help us to read it? I will come and write your name here, Shad. Gilda. Gilda. Okay, Gilda. Okay. Papa, help me to write. You know what I'm saying? G-I-L-D-A. Okay, Gilda. Okay. Can you help us to read verse 22? Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln, indem er sagte: Gott, behüte dich, Herr. Dies wird dir keinesfalls widerfahren. Then Peter took him and began to rebuke him, saying, be it far from thee, Lord. This shall not be unto you. You will not die. You know, that's positive thinking. Und das, was Petrus da gemacht hat, war positives Denken. Tell it Jesus. You know, sagen, du wirst nicht we don't live by positive thinking. Aber wir leben nicht durch das positive we Denken. Live by Christ. Wir leben durch Gottes and that's why it's not about any result. Deswegen geht's nicht um Ergebnisse. If you fail or pass, ob du bestehst oder nicht bestehst. About Christ. Es geht um Christus, um sein it's the word of God that is your victory. Weil Gottes Wort and not a pass or fail in this school. Und nicht das bestehen, I don't know if somebody's bestehen. Understanding. Praise the Lord. Halleluja. Ich wollte kurz was dazu sagen, was mir einfällt. Und zwar viele New Ager benutzen auch dieses The Power of Positive Thinking, mm-hmm. dass man quasi dass man quasi durch das positive Denken quasi selber alles beeinflussen kann. Mm-hmm. Und dass wenn man positiv denkt, zum Beispiel will ein Auto haben, mm-hmm. dass es dann auch durch das positive Denken mm-hmm. kommt, ohne zu wissen, dass es halt geistlich gesehen halt vom Teufel ist. Also natürlich möchte Jesus Christus das Gute für uns, aber dieses positive Denken an sich wird auch viel von New Agern benutzt. Vielleicht kannst du dich da auch nochmal mit auseinandersetzen, was sehr gut dann erklärt wird. Ich kann you know, I'm going to pass. It's positive thinking. Ich werde bestehen. Das ist positives Denken. That should not be for you. Aber es sollte nicht für dich sein. I have Christ. Ich habe Christus. I have mein Wille wird gestehen. Before any exam. Ich habe den Sieg schon. That is for you. Das ist deine Antwort. Can you get it? Do you understand? Praise the Lord. Hallelujah. Then Peter took him and he said, no, this will not happen to you. Like, nein, das wird positive thinking. 23. But he turned, that's Jesus turned, and said unto Peter, get thee behind me, Satan. Thou art an offense unto me, for thou savourest not the things of the things that be of God, but those that be of men. Du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Of men is positive menschlich thinking. Menschlich ist gutes, positives Denken. Of God is Christ alone. Christus allein. Your focus is so much on him, it doesn't matter whatever the result you have. Ergebnis ist. Can somebody get it? Ja, und vor allem für uns Kinder Gottes ist das positive Denken reden gefährlich, weil es auf Situationen bedingt ist. Weil was ist denn, wenn du positiv immer sprichst oder denkst und aber die Ergebnisse, das Äußerliche nicht positiv ist? Das beeinflusst, das kann dich dann beeinflussen. Positives Denken ist auch vergänglich. Weil heute kannst du positiv denken, morgen denkst du nicht wieder positiv. Daran siehst du, dass es aber wenn das Wort Gottes das Einzige ist, das bleibt dir ja dasselbe, verstehst du, dann wirst du nicht Stimmungsschwankungen haben. Praise the Lord. My children know a lot already. Amen. That's why sometimes when the Lord is giving me something to bring, I always say, don't they know this? Why should I even preach it? Praise the Lord. Okay. Yeah, people are listening, even in Nigeria also. Amen. Praise the Lord. And also a reminder, amen? Because we are, like Peter said, he said, though I know you know them, but I have to remind you, amen? Praise the Lord. Then back to 1 Kings, please. Amen? 1. Könige 17. 17. Praise the Lord. You know, the word of God it always throws away all this religion. Gottes Wort wirft immer Religion weg. As you keep on understanding it and knowing them, erkennt, you don't know the lies of Satan. Du wirst die Lügen des Teufels erkennt. The lies of Satan, Satan, you know, positive thinking. We Satan, you know, we call it good. Religion, we call it good. Religion wird es gut nennen, dieses positive Denken. That is not Christ. Was ist nicht Christus? Daddy, thank you. You know, they fight me because I'm black. Die Leute sind immer gegen mich, weil ich schwarz bin. It's not of Christ. Das ist nicht von Christus. You better stop it. Hör lieber auf, dich stop saying so they're fighting you because of where you are coming from. Hör auf zu denken, because of your color. Gegen dich sind, weil du wegen deiner Hautfarbe, wegen deiner Nationalität, wegen deinem Aussehen. Du reduzierst dich dann immer nur auf das. Für dich bist du nur das. Allow it to be Christ alone. Aber lass du, dass es Christus allein ist. No, it's not between color, es geht man and man. It's between Christ and Satan. Es geht um Christus und den Teufel. Something is speaking through them. Etwas spricht. He's using through them. You know, it's Satan. Der Teufel. And what are they fighting? Christ in you. Who understands? Das ist das Problem, nicht meine Hautfarbe oder mein Geschlecht. Can you get it? He's not fighting women. Today, women rights. Frauenrechte. Frauen gehen auf die Straße und kämpfen. It's all Satan. Aber it's all Satan. Das ist Ablenkung. It's all Satan. It's demonic. And religion, they are buying into it. It's all a women right. This right, the other right. Jene Rechte. Me too. You know, have you heard it? Have you heard it? Me too. I'm not me too. I'm Christ. Praise the Lord. No matter what happens, egal, it's Christ. Was passiert ist, es ist Christus. Was mich jetzt ausmacht und nicht meine Vergangenheit. If people are against you, wenn Leute gegen dich sind, allow it to just believe it that is the Christ in you. You know, if you see them hating you because of your color, you will fight them. But wenn du denkst, es but if you see it as Christ, wegen dem Äußeren, wegen der Hautfarbe, wegen dem Geschlecht, dann wirst du anfangen, diese Leute zu hassen und gegen diese Leute vorzugehen. Aber wenn du erkennst, dass es der Teufel ist, der durch diese Leute spricht und der dich angreift, weil es Christus ist, wird Christus für dich kämpfen und nicht du selbst musst für dich selbst kämpfen. You will love these people. Du wirst die Leute lieben, but hate Satan. Aber den Teufel hassen. Praise the Lord. Halleluja. Can somebody get it? Do I have to tell you to stand up again? Praise the Lord. Oh, yeah. Ah, Adi, thank you. Oh, let me read it this time. In verse 1 Kings 17, verse 9. Then he said, arise, guard you to Zarephath, which belonged to Zidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow. This time is no longer the bear, but a widow. Jetzt sind nicht mehr die Vögel, die versorgen sollen, sondern eine Witwe. I have commanded a widow to feed you. Praise the Lord. Hallelujah. I command a widow. And it is not I'm going to command a widow to feed you. Ich werde das tun, weil ich habe es schon getan. I have, you know. Where he leads, dort, he provides. Dort versorgt er auch. Once, you know, before that you're made, before you come together, you have already. Seid ihr schon versorgt? That spiritual part. Geistliche Teil. I don't know. Can somebody get it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 10. Verse 10. You know, in verse 9 he said, I have commanded a widow. You know, a place called there again. Dieser Punkt, an dem Gott dich haben, dieser Ort, an dem Gott dich haben. A place called there. It might not be a place that is beautiful. Es ist kein Ort, der schön ist. It might not be a place that you even like. Ein Ort, der dir gefällt. That you even want to be. An dem du sein willst. Because they are always, what they speak, what you believe they are speaking affects you so much. Weil das, was dort passiert, greift dich an. Because, you know, sometimes it's as if I'm preaching somebody. Manchmal ist es so, als ob ich eine Person predige. I'm just preaching Christ. Aber ich predige Christus. And I can use myself as an example. Als or even my husband, or any of us. Irgendein von uns als Beispiel. Praise the Lord. Halleluja. Don't allow us to hate us. You know, to hate sin, hearing our name being called to preach the word of God. Wir sollten es nicht hassen, benutzt zu werden, also in einer Predigt benutzt zu werden. You know, it's like your old life. Dein altes Leben zum Beispiel. You know, sometimes you even want to forget it. Manchmal ist es vergessen. It's good not to forget it. Also es ist gut, es nicht Why? Zu vergessen. Because if you remember, you will be able to praise Jesus. Wirst du in der Lage sein, Jesus zu preisen. I don't know if you understand. You will know where he's where you are coming from. Rausgezogen hat. Who get it? You know, some person, yeah, I want to forget. If you don't forget, don't even bother yourself. If you come, know that you are now a new man, if any man be in Christ. Ja, wir wollen das alles ausradieren, weghaben, nie mehr wieder daran denken, an diese Zeit. Aber wenn das nicht passiert, dann freu dich, weil nutze es als Zeugnis, sich daran zu erinnern, woher dich rausgeholt hat. Instead of you bringing you back to the old, let it push you back to Christ. Lass dich das nach vorne ziehen zu Christ. Let it use it, let it be, you use it to praise the Lord. Um den Herrn zu preisen. You know, I can preach a few here. Ich kann hier über dich predigen. And you might not even like it. Gefällt dir nicht. See it as your old life. Sieh es als dein altes If it is not what you like. Selbst wenn es vor 3 Minuten passiert ist, ist es Praise dein altes the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise Jesus. Amen. Amen. Amen. Then in verse 10. Verse 10. So he arose and went to Zarephath. And when he came to the gate, who will help us to read? Tanya, can you help us to read it? 1. Könige 10. Mm-hmm. Und er machte sich auf 17:10 meine ich, Entschuldigung. Mm-hmm. Und er machte sich auf und ging nach Zarephath. Und als er an das Stadttor kam, siehe, da war eine Witwe dort, die Holz sammelte. Und er rief ihr zu und sprach, hol mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, damit ich trinken kann. Praise the Lord. Amen. You know, he came, you know, he did not, you know, Elijah did not doubt God, the word of God. He said the one speaking or not. If you delight yourself in him, he is the one speaking. Praise the Lord. We will quickly talk about how to delight yourself in Him. Amen. The meaning of that. Amen. If you delight yourself in Him, you will hear Him when He speaks. And once He speaks, you don't doubt Him. Amen. So he arose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there, gathering of sticks. And he called to her and said, fetch me, I pray thee, a little water in a vessel that I may drink. Praise the Lord. Amen. A place called there. You know, a lot of widows there. There were viele in this country, in this town, or in city. Stadt, in Land. But he sent Elijah to this very aber widow. An diese, bestimmten Frau there is the house of God he wants you to be. Ein Haus Gottes, wo dich haben if it is not here, please go there. Ist, dann geh an den Ort, wo dich haben will. Praise the Lord. Hallelujah. It's not a must that you must be here. Nicht hier in dieser Gemeinde sein. If he wants you to be here, möchte, be here. If he does want you, because I don't pray for here to be filled up. I don't pray for here to be full. My prayer is that those that are really hungry of the truth to be here. If it is with nobody, praise the Lord. Because that place called there is where that victory is for you. You know, some of us, we look at the flesh. That place called death. You know, we will use eye to just say it's not death. Das kann hier nicht sein. Gott arbeitet so nicht. Let me go. Praise the Lord. Hallelujah. Then in verse 11. And as she was going to fetch it, he called to her and said, bring me, I pray thee, a morsel of bread in your hand. A place called there. Give me a morsel of bread in your hand. You know, he told this woman, give me the bread that you have. Er zur Frau gesagt, gib mir das Brot, was ihr habt. You know, here Elijah have to really believe God. Elia muss hier Gott wirklich glauben und because a widow is this widow is somebody that don't have anything. Weil eine Witwe hat nichts. He was only having the last meal. Sie hatte nur noch das letzte Essen bei so sich. The last meal. Das letzte Essen. You know, if God is going to send you, if you, the natural, you will believe that he will send you where there is surplus. Normalerweise, wenn Gott dich irgendwo hinschickt, würdest du denken, er schickt dich irgendwo hin, wo die Leute mehr als genug haben und dich überstreuen werden und sehen. You know, we are not to walk by sight, but by faith. Per Sicht gehen, sondern per Glauben. Don't walk by what you see. Geh nicht durch das, was du siehst. You know, Lot, when he was going to choose. Lot, als er sich entscheiden musste. When Abraham told him, choose. Als Abraham zu ihm gesagt hat, entscheide dich. This side or this side. Lot chose according to the side. Lot hat nach der per Sicht entschieden, nach dem, was and du glaubst, aber nicht durch den Glauben. You know, he chose a fertile land. Who understands? Can somebody get it? Entschieden, wo er Wasser Sodom gesehen hat, Gomorrah. Wo er Pflanzen gesehen hat, für Sodom und Gomorrah hat er sich entschieden. Not knowing he was choosing er wusste, evil. Dass sich das Böse entscheidet damit. You better allow it to be Christ. No matter how small it might be. That was a positive choice. Thank you. You know, that was a positive choice. Amen. Praise the Lord. You know, a positive choice. Think positive. Choose positive. Choose by faith. Choose Christ. It's all about Christ. And know what this world called good. No man knows even what is good. It might appear good. It might look good. It might speak good. It might, you know, but it's not good. Praise the Lord. Verse 12. And she said, as the Lord You know, if it is, if it is Christ, wenn es Christus ist, if it is Christ, wenn es Christus ist, even desert is great. Selbst die Wüste ist gut genug. The side Abraham chose. Die Seite, die sich Abraham entschieden hat, es war die Wüste. Not in there. Nichts, kein Wasser. But God said everything belongs to you. Alles gehört dir. Who gets it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 12. And she said, as the Lord thy God liveth, I have not a cake, but an handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. And behold, I am gathered two sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it and die. The last meal. The last meal. If I tell you to give me all your money now, you know, to even come out in BBC or, you know. You know, this type of thing today is not popular. Nobody will like it. A widow. Eine Witwe, das letzte Essen. Ein Pastor ist gekommen und wollte alles nehmen. God does not want to take anything from you. Gott will nichts von dir wegnehmen. You know, we don't want to even give him. Wir wollen ihm nichts geben. It's your business. Es ist deine Entscheidung. It's your business. Deine Entscheidung. I have not seen anybody that hates giving more than me. Ich habe noch niemanden gesehen, der das Geben mehr hasst als ich. I hate it. Before this time, before my relationship, I don't want it. I don't want to hear anything of it at all. Davon hören. But when I embraced Christ, aber als ich Christus empfand, when the revelation started coming, Offenbarung kam, when the Lord opened my eyes, als Herr meine Augen geöffnet hat, I have to hide to give so that I will not even tell my husband before I do it. Muss ich sogar heimlich geben, so that he will not be provoked. Weil ich wollte, dass mein Ehemann das aufhört, before the relationship, before the revelation vor came, der Offenbarung, he was the one giving. War er derjenige, der and gegeben I did war. Not like it. Und ich, das hat mir nicht gefallen. But when the revelation came, I will have, because I know, you know, when he was giving, he might even want to give 5 euro or even 10 euro. Then, to give people 5 euro or 10 euro, I hate it. I will say nothing more than 1 euro. Ich habe immer gesagt, nicht mehr als 1 Euro. But when the revelation came, to give, to be able to give into a house of God 300 or 400, I will not allow him to even know about it. Why? Because I don't want him to talk me out. Weil ich wollte, dass er mir das ausredet, wenn ich das mache. It's after doing it, then wenn I tell him. Mache, dann but I know he cannot take it back. Er kann es nicht mehr zurücknehmen. But later he now understood it. Aber then he joined me also. Praise the Lord. Yeah, this, you know, Elijah was not going to take this woman's food. God does not want to take what you even have anything. Hast du überhaupt irgendwas, you was don't überhaupt even have hast? Anything. No, we believe we have things. Wir glauben, wir haben Sachen. If you sleep today and never wake up, it belongs to belong to somebody else. Und nie mehr wieder aufstehst, they will take it. Ist dieser ganze Besitz, they take it to für jemand anderes. Wird das auf dem Trödelmarkt verkauft. We learn the Trödelmarkt. Dann sagt man auf dem Trödelmarkt verkauft. What you have been using to make me anger? Was du benutzt hast? Anzugeben. I will not give it out. You don't have a choice to give it out now. Kannst du gar nicht. It belongs to somebody else. Es ist weg, es gehört jemand anderem. Praise the Lord. Elijah said unto her, verse 13, look at it. Susie, can you help us to read verse 13? Mm-hmm. Elias sprach zu ihr, fürchte dich nicht, geh hin und mache es, wie du gesagt hast. Doch bereite mir davon zuerst einen kleinen Brotfladen und bring ihn mir heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach etwas machen. Then verse 14. Then verse 14. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Der Mehltopf soll nicht leer werden und das Öl im Krug nicht weniger werden, bis zu dem Tag, da der Herr es auf den Erdboden regnen lassen wird. Praise the Lord. Yeah. The Lord does not want to take anything from you. Der Herr will nichts von uns nehmen. From us. Von uns. Next week is our Thanksgiving Day. Nächste Woche ist unser Danksagungstag. You know, Thanksgiving Day can threaten people. Der Danksagungstag, also der erste Sonntag im Monat. I don't want to be. Kann Leuten irgendwie Angst machen. Weil sie, you know, if this woman is threatened, wäre diese Frau. I run away. Hätte sie schon angreifen lassen. Wäre sie davon weggelaufen, hätte sie verscheucht. Later, this woman child died. Später ist sogar das Kind von dieser Frau gestorben. And this, you know, because he was able to believe the first time. Obey. Aber weil sie das erste Mal glauben und vertrauen, he was able to come to Elijah. Beim zweiten Mal erlag, for this child to be raised from dead. Damit er für das Kind betet und das Kind if he has run away. Gesund wird. All right, no, no, you know, we run. We don't want it. We run. Aber hätte sie ihn verscheucht. You know that you don't go to church does not mean you don't bless the house of God. Nur weil du nicht zur Gemeinde gehst, heißt nicht, dass du nicht Gottes Haus segnen solltest. Well, you know, I bless the house of God. I don't go to their church. Ich segne nur Gottes Haus, aber ich gehe nicht da zu den Gemeinden. I don't go to their church, but I bless the house of God. Ich segne das Haus Gottes. You're going there is not the reason why you are blessing them. Dorthin zu gehen ist nicht der Grund, weshalb du segnest. Praise the Lord. You know, so I want to sit down at home so that I don't give out. But I will hear it at home. So you know, some of us here, if even we are not coming on that day, we'd have something. We even say, help me to give it. Help me to take it to the house of God. That's what some of us do. I know some of you that have done that. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. And Elijah said, verse 13, unto her, fear not, go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me. You know, praise the Lord. Amen. First of all, I have to eat. Essen muss ich essen. I know it's the last meal. Ich weiß, es ist das letzte. But I have to eat first. Aber ich muss essen. Let it be the house of God first. Das ist Gottes Haus sein zuerst. You know, before our relationship with Christ. Vor unserer Beziehung mit Christus. We were going to, you know, in Nigeria we go to church. Wenn wir in Nigeria zur Gemeinde coming here, we are going to one church or the other. Manchmal Gemeinden. I don't know that there is offering, there is, you know, what you call tithe and offering. Ich wusste, dass man geben kann. If we are going to write it, my husband is the one writing everything we need then. Now we don't write anything. Oh, praise the Lord. You know, then we have paper, we just write house rent, the other one. The last is the money we are going to give to the house of God. Früher haben wir mal eine Liste gemacht von den Ausgaben. Or sometimes we don't even write it. Und wir haben alles aufgeschrieben, die Miete, das Auto, Versicherung, all das. Und ganz am Schluss kam dann immer Gottes Haus und es war immer ein sehr kleiner Betrag. The Lord asked me. Der hat mich dann gefragt. Does it even have position? Hat das überhaupt eine Bedeutung where für dich? Where we are. He said, look at the list. He's not even there. Da ist es noch nicht mal in den oberen fünf. You know where your treasure is. Das, wo dein Schatz your ist, heart wird auch dein will Herz be there. Sein. The house of God is always the last. Das Haus Gottes ist immer das letzte. If anything is going to affect money. Wenn etwas Geld angeht, if money is going to be affected, it will not affect your house rent, but the house of God. The money you are supposed to give to the house. That is the natural life that we are living. Das natürliche Leben, was wir führen, wenn es Geldprobleme gibt, die Miete bleibt die gleiche. Wir werden die Miete trotzdem ganz bezahlen. Aber da, wo wir dann ein bisschen sparen, ist dann das Haus Gottes. Which is greater? Aber was ist größer? Which is greater? Was ist größer? Your life. Or your heart. Dein Leben oder dein Haus. If Jesus can give you life. Wenn Jesus dir das Leben schenkt. What is house? Was ist dein Haus für ihn? Who understand? Praise the Lord. Yeah. Which is greater? Was ist größer? To tell him thank you. Dank zu sagen. Everything belongs to you, Father. Alles gehört dir, Vater. Everything of me, they all belong alles to you. Alles von mir gehört dir, Jesus Christus. Mein ganzes thank Leben ist dein. You are the head. Du bist der Kopf. And you are all. Und du bist alles. If you cannot make Jesus the head, wenn du Jesus zum Kopf machst, Satan will be the head. Wird der Teufel der Kopf sein. A lot of us, Christ is not the head. He is the last we will think about. If we want to talk anything about money, he can't talk about my life, but he cannot talk about my money. He can talk about my life. Some don't even have, I don't know. Let me say, how much will I even say? They don't have any money in the house of God. He's always bless me. God is, there is no counterfeit. He cannot make counterfeit. He cannot counterfeit money. God can get fälschen. He said, go and sell everything so that you have treasure in my house. Er sagt, geh und verkaufe alles, damit du Schätze in meinem Haus hast. You know, Abraham. You know, all of us want to be blessed like him. Jeder will so gesegnet sein wie Abraham. The Bible said Abraham was very rich. Die Bibel sagt, Abraham war sehr reich. But we want to be blessed like him. Wir wollen den Segen haben von we ihm. Don't want to go to the test. Aber wir wollen nicht den Test bestehen. Not knowing without test, there is no money. Aber wir wissen, ohne Test gibt es kein Zeugnis. The test Abraham went on. Der Test, den Abraham durchgemacht. People will reject it today. Leute werden das verweigern. And nobody will want it. Niemand will das durchmachen. And you just say, I reject it. This is Satan speaking. Das ist der Teufel, no, it's God speaking. Das ist Gott, der spricht. Go and do it. Geh und tu es. We want Abraham's blessing. Wir wollen den Segen but we don't want Abraham's test. Wir wollen nicht den Test von Abraham. You know, so we say, I am not Abraham. Ich bin aber nicht Abraham. Uh-huh. It's okay, you are not Abraham. Das ist gut so. Uh-huh. Okay, it's very good. Das ist sehr gut. You are not Abraham. Das ist nicht Abraham. Then leave Abraham alone. Lass Abraham leave Jesus alone. Leave God alone. Do it your way. Tu's auf deine Weise. Praise the Lord. Amen. You know, the way that semen writes unto a man, the end thereof is destruction. Es gibt einen Weg, der den Menschen richtig erscheint, aber das Ende davon ist der Tod. Then in verse 14, for thus said the Lord, God of Israel, the barren of me shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. Can you see that the Lord does not? He was not going to just take from this woman. He wants this woman to be blessed. How to be blessed in Christ's kingdom? It is more blessed to give than to receive. You see, it's not by receiving that you are blessed, it's by giving. Praise the Lord. Out of apostles, it is more blessed to give than to receive. Because somebody that blessed, you know, it's like planting a seed. You know, if you plant a seed of corn, and that seed of corn, once it grows, it's no longer a seed of corn. I don't know. I hope you understand what I've just said. Amen. Praise the Lord. Let us go to Isaiah 46. Isaiah 46. Isaiah 46. Praise the Lord. Hallelujah. Isaiah 46. It's still part of what he gave me to give you. Amen. Yeah. Isaiah 46. Isaiah 46. Isaiah 46. Verse 9 and 10. Vers 9 und 10. He said, remember the former things of old. For I am God, and there is none else. I am God, and there is none like me. Praise the Lord. Verse 10. Declaring the end from the beginning, and from ancient times, the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Amen? Amen. Praise the Lord. Amen. You see, the Lord declared the end from the beginning. Der Herr verkündet das Ende vor dem Anfang. You know, he always revealed the end to you. Er offenbart dir immer das Ende. Ich will ja mit so jung. Er kann ja ein Ehepartner. Praise the Lord. You know, you can reveal your mail to you. But that does not mean go and sleep with Daniel. That does not mean you just be praying for him. Or be praying for her. Praise the Lord. He's revealing him or her to you. Does not mean you seek him or her. Dass er dir diese Person zeigt, heißt, gibt dir nicht den Startschuss, sondern es gibt dir die Aufgabe, für diese Person zu beten. He revealed him to you, so that you will know, him at all. Praise the Lord. Hallelujah. But there is what is called in between. Aber es gibt eine Zwischenzeit. Pray, I don't know. Can somebody get it? There is what is called in between. Es gibt eine Zwischenzeit. You know, he revealed the end. Er offenbart das Ende. From the beginning. Am Anfang. So that you will know the fake. Damit du das Falsche erkennst. Who understand? Satan have a lot. Der Teufel hat viele Leute. But he will reveal one to you. Eine Person auf and that one might even be so impossible for you to have diese eine Person zwar unmöglich zu erreichen. Everything say no, no, no, no, no. It's impossible. Das ist unmöglich. Praise the Lord. Hallelujah. He revealed the end. Er offenbart das Ende am Anfang. At the beginning for, to you, so that you will know when fake comes. Damit du weißt, wenn das Falsche kommt. Who understands? Can you get it? Praise the Lord. Hallelujah. He revealed husband. Offenbart. He revealed wife. Er macht das. So. But you know, as you have relationship with him, he will reveal. Jesus Christ wird dir das irgendwann zeigen. Er wird dir das offenbaren. Du wirst es sehen. You just know. Du wirst es wissen. He speak. Er spricht. Praise the Lord. Hallelujah. If you have already a friend or whoever, wenn du schon eine Partnerschaft hast, submit this person to Christ. Übergebe diese Person Christus. How do you do that? Wie tust du das? Leave that person alone. Lass diese Person in Ruhe. Tell him to go and seek Christ, that you want to seek Christ. God does not want to take anybody from you. He wants to prepare. You know, you don't even know what it is. Praise the Lord. He doesn't want to take that man or that woman from you. You know, he did not want to take that rod from Moses. Er wollte diesen Stab von Moses abwegnehmen. But turn that person to himself before he can give it to you. So that you enjoy your marriage. So that you enjoy your relationship with your husband, with your wife. I don't know if somebody's understanding. Praise the Lord. Hallelujah. You know, sometimes we even look at him so slow. Manchmal denken wir, Gott ist langsam. How long? We are so much in haste. We are so much in haste. How long will it take for it to come? Für das passiert. The Bible said one day with the Lord is like 1,000 years. 1,000 years is like one day. Die Bibel sagt, für Gott ist ein Tag wie 1,000 Jahre und 1,000 Jahre wie ein Tag. Time doesn't matter with him. Zeit ist egal bei ihm. Listen to him. Hör ihm zu. Your time doesn't matter with him. Don't allow time to matter to you. Lass es Zeit auch für dich egal sein. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, in Africa especially, they say it's women that, before you know it, the women, the time is going. And I can only say it in Yoruba. Yoruba will say, ile obiri o pinpe su. That is, women time are very short. To have children, okay. Nigerianisch. Ja, kann ich so ganz sagen. Aber auf einer Sprache Nigeria heißt es, dass die Zeit der Frauen is very short. Yeah, we're saying it. Knapp ist. Genau. Yeah, because it's true. Men, even when they are 100 years, they can still have children. They sleep with somebody that don't have problem with it. Getting pregnant. Weil Männer, selbst wenn sie 100 sind, können die theoretisch immer noch jemanden schwängern. But women, there is a particular age. Frauen sind eine Zeitspanne. And because of that, they hurry the women. ist man in Eile. What are you waiting for? Deswegen why are you not doing something? The time is going. Don't allow it to be Christ. I don't know somebody. You know what? You know there is no time with Christ. Es gibt with keine God. Zeit mit Christus. Ah, with man there is time. Menschen, die but with Christ Zeit, there is no time. Christus erst nicht gefangen sein. Forget it. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. It's true, there is time, in the natural, ja, but you are not natural, you are supernatural. Natürlich. Praise the Lord. Hallelujah. You are supernatural. You know, before you get what he revealed to you. Bevor du das bekommst, was er dir offenbart. There is always in between. Gibt's immer eine Zwischenzeit. If he tell you your husband is in London. Wenn er dir sagt, dein Ehemann ist in London, beispielsweise. And this man, you don't even know him. Du kennst ihn noch nicht mal. Und die Person kennt dich auch nicht. You don't know, you know. You don't know each other. He can reveal him to you. Er kann dir diese Person offenbaren. If it is so easy, it's not even coming from him. Und wenn es so einfach ist, dann kommt es noch nicht von ihm, weil du es selbst tun kannst. You know, to feed thousands with two fish and five loaves, is that easy? Ist das einfach? Ist das überhaupt möglich? It's impossible. What I'm doing here is impossible without him. Das, was ich hier mache, ist unmöglich ohne Christus. You know, when I heard that somebody preached for 1 hour, 2 hours, just hey. Früher, als ich gehört habe, dass Leute eine Stunde lang, zwei Stunden lang predigen, habe ich gedacht, krass, dass die so viel reden können. If I am a pastor, I'll just be looking and say, hey, if I am a pastor, what will I even be saying? Was soll ich denn sagen? Nothing, ich because I don't have anything here. Ich habe nichts im Kopf, was ich mitteilen kann. I'm just, but today, aber heute, I can be preaching and preaching kann and ich tagelang stehen und predigen. Praise the Lord. Hallelujah. Because it's not coming from here. Weil es nicht von da oben kommt. It's coming from here. Es kommt von ihm. What is coming from here? Was von da oben kommt. What from what's coming from you? Von dir kommt. There is a limit. Das but what is coming from here was has von ihm no limit. Kommt, hat keine Begrenzung. Forget it. Praise the Lord. Hallelujah. Before you get what he revealed to you, hast, there is gesagt, always in between. Gibt's mal eine Zwischenzeit. You know that we always come. The in between is not coming from him, but from Satan. Diese Zwischenzeit kommt nicht von ihm, sondern vom Teufel. He's coming from Satan. Vom Teufel. You know, a lot of things will come in. Dinge, a lot of things you won't able to fight. What to tell you that is not sagen, true? That it will never work. It's good to be among God's children. The true God's children. To go to a living church is so good. Because you will never give up. Du wirst nicht aufgeben. Praise the Lord. Hallelujah. There is what I call the fear of in between. Es gibt etwas, was ich Angst vor der Zwischenzeit nenne. You know, if you are going to reject your mother or what she's saying and choose God, wenn du das, was there is going to be persecution. She's going to persecute you because you refuse to listen to her. Du das, was deine Eltern sagen, verweigerst wegen Christus, wird es Verfolgung geben deswegen. Weil ihr oder ihm wird das nicht gefallen, dass du sie missachtest und Jesus folgst. And if you are going to leave, if we are be having boyfriend or girlfriend, and we are going to leave that person and not choose Christ, the fear, there's fear of in between. Who understands? When am I going to get the right person? What, you know, will I even get anybody at all? Look at my age, it's going. You know, there is the fear, this fear of in between. Praise the Lord. You know, God declared the end from the beginning to us. Wenn Gott uns den, to also das Ende vor dem Anfang sagt, there should be no fear sag of auch, in between. Wir sollen keine Angst haben vor der Zwischenphase, vor dieser Zwischenzeit. He will declare the end. Er sagt das Ende from the beginning to you, so that you will know that that what he declared must surely come. Dass du keine Angst haben musst vor diesem Weg und dass das, was er gesagt hat, zustande kommt. You know, who gets it? To know when faith comes. Zu wissen, wann der Glaube kommt. And to know that. Wann, wann das Falsche kommt. You know, when faith comes. You know, faith are going. You know, faith are going to come in between. Falsche you know, werden kommen. Falsche Dinge werden kommen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. God declaring the end from the beginning to us should also mean there should be no fear of in between. It should mean we should not, we are not to be threatened by whatever is going to happen. Wir sollen uns nicht von dem einschüchtern lassen oder bedrohen lassen, was passieren wird. You know, he told Joshua, Joshua be strong and be courageous. Stark und mutig. Be strong and never be discouraged. Lass dich nicht entmutigen. Can somebody get it? Praise the Lord. Hallelujah. Because there are everything will be coming to discourage you. Alles wird auf dich kommen. Alles everything of Satan will fight. There will be fight. It's not without fight. Es wird dich ohne Kampf sein. For you, it's fight to believe Jesus. Es wird ein Kampf sein, an Jesus festzuhalten. It's fight never to doubt him. Nicht an ihn zu zweifeln. Can you get it? It's not fight to win. It's fight to believe Christ. That is your fight. Zu glauben, dass wir schon gewonnen haben. Because victory belongs to you already. That he revealed it to you, he has given it to you. Heißt, dass er dir das schon übergeben hat. Who got it? You know when he told Joshua, I have given you Jericho. Ich habe dir Jericho diese Stadt schon übergeben. Bezwungen, I have given you Jericho. Ich habe euch diese Stadt schon but there was in between. Aber es gab diese Zwischenzeit, was noch passieren musste, bevor das sich manifestiert. You know, those things we want to come and bring you down. Diese Dinge kommen, um dich to come and tell you it's a lie. Zu sagen, es ist eine Lüge. Gott but you are to remind those things and let man be. Let God be true and let Gott all things. Let man be a liar. Let God be true. Help me to say it, Shat. Let God be true and man be a liar. Thank you. Thank you. Praise the Lord. Amen. You know, some people, my children even know Bible more than me. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. The Bible says it's impossible for God to lie. It is impossible for God to lie. Praise the Lord. Amen. That he revealed the beginning. You see, that he declared the end from the beginning to you. It means don't be threatened by anything of anything in between. Don't be worried about it will not happen. Because once he speaks, once he speaks, that's Isaiah 55. He never speaks in vain. Er spricht nicht vergeblich. Praise the Lord. Yeah. Except if you reject him. Es sei denn, du verweigerst ihn. Except if you ignore him. Du ignorierst ihn. Then it's as if he speaks. He has spoken in vain. Ist so, dass das, was er gesagt hat, vergeblich. Praise the Lord. Halleluja. Don't allow anything to threaten you. Lass nicht zu, dass etwas dich angreift. By what happened? By whatever is going to happen. Whatever is happening. Ist immer passiert. You know, the in between. Diese Zwischenzeit. The in between is. The in between. Is before the natural eye see the manifestation. Die Zwischenzeit ist diese Zeit, bevor die natürlichen Augen die Manifestation von dem sehen, was Gott versprochen hat. When you see it and when they see it are two different times. Wenn du es siehst und wenn die Welt es sieht, das sind zwei unterschiedliche Zeitpunkte. When you pray, then you have it. Dann hast du es. And when they see that you have it, that is not when you have it. Das ist der Zeitpunkt, an dem du es bekommst. When you have it is when you pray. Who get it? Can somebody get it? Praise the Lord. Hallelujah. You see, this two times, this different times, when you told Joshua, I have given you Jericho, Jericho. Ich habe dir diese Stadt schon übergeben. I have given it to you. Sie ist schon besiegt worden. They did not have it. Hatten sie die noch? But Joshua have to believe it that they already glauben, have it. Dass sie diese Stadt schon haben. Sonst they can never have hätten it. Hätten sie sie niemals forget it. Bekommen können. That is faith. Und das ist Glaube. I don't know if you want to go there. Amen. Amen. You know, if I use Elijah the Tishbite as an example, because we have been there today, that's 1 Kings 17. In between, that's first, let's go there. 1 Kings 17, 4. There was in between there. In between. First King. Praise the Lord. Hallelujah. First King 17. Verse 4. He said, and it shall be that thou shalt drink of the brook. And I have commanded the raven to feed you there. Praise the Lord. Hallelujah. 1. Könige 17, Vers 4. The in-between is... The in-between here is hunger. Hunger. Diese Zwischenzeit hier ist Hunger. You know... The fear of hunger. Die Angst vor dem Verhunger. There is no more food. Es gibt kein Essen mehr. Will I not die without food? Welche sterben ohne Essen? Can bear bring me food? Können Vögel mir Essen bringen? Have you ever seen bear bringing you food? You know, we go to internet and check if bear have ever given anybody food. Wir werden das nachrecherchieren. Google, gucken, ob das schon passiert ist. You know, Google always tells us everything. Why check Google if it you know Elijah did not need to, you know, just check the word of God. Schau das Wort Gottes und schau. You know, just go to Christ. There is, he said, with him, there is nothing impossible. Und da steht schon direkt, mit ihm ist nichts unmöglich. You know, there is in between here the fear of dying hunger. Hier gibt es eine Zwischenzeit, in der man Angst hat, zu verhungern. Praise the Lord. Halleluja. Any no hunger can kill you. Aber kein Hunger kann dich töten. You know, I have commanded the raven to feed you there. That will make you not to be hung, not that will help you to believe that hunger cannot kill you. Ich habe Raben, dass sie dich dort versorgen werden. Dieser Satz wird dir die Sicherheit geben, dass du eben nicht verhungern wirst. You know, you are afraid to die. Du hast Angst zu sterben. Because of hunger. Wegen Hunger. You know, because of his word. Aber wegen seinem Wort. That I have commanded the raven to feed you. Was er dir gesagt hat, dass er versorgen wird durch diese Führung. It means you will not die of hunger. Du wirst nicht sterben. You know, the in-between is not there to kill you. Diese Zwischenzeit ist nicht da, who understand me? Praise the Lord. Don't be afraid of in-between. Hab keine Angst in der Zwischenzeit. Why? Because he have revealed. If he doesn't want you, if he wants you to die, he will not reveal it. Weil wenn er will, dass du stirbst, hätte er das nicht offenbart. And if he wants you to doubt, he will not even reveal it also. Wenn er will, dass du zweifelst, hätte er es dir auch. He revealed it so that you will know that you are not to doubt. Du nicht zweifeln sollst. That you are to be strong. Dass du stark sein and never be discouraged. Und nicht entmutigt sein sollst. Praise the Lord. Hallelujah. You know, you don't need to fast and pray. Du musst nicht fasten und beten. For the bird to feed you. Damit die Raben dich versorgen. Praise the Lord. Halleluja. You don't need to be worried. Du musst dir keine Sorgen machen. If the birds will come and feed you. Ob die Raben kommen werden, um dich zu versorgen. The bird must surely come. Die Raben werden kommen. So also is that of the widow woman. Praise the Lord. Hallelujah. Let us quickly go to Genesis. Genesis 12. We still have some time. Ah, this message really. Ah, oh my God. Okay, this message, the other message, we are dirty too. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Let us follow him. Amen. Amen. Genesis 12. Esther 12. There is always in between. Es gibt immer diese Zwischenzeit. Where he is dealing with us. Wenn er mit Praise the Lord. Mm-hmm. Whatever, you know, if God is dealing with man, there's always in between. Because there is opposition. In dieser Beziehung mit Gott, da gibt es immer diese Zwischenzeit, weil wir eben einen Feind haben. You know, once you are born again, wiedergeboren you are a child of God. Your spirit is Christ. Ist dein Geist Christus. In your spirit you have all solution to all problems. Jede Lösung zu jedem Problem, weil Jesus jede Lösung ist. Because Jesus is the solution. And he is already in your spirit. Ist in dir, in But there is in between aber es gibt die Zwischenzeit, your mind. Dieses Zwischending und das sind deine Gedanken. Your mind. Deine Gedanken. Your mind will prevent what you have in your spirit to come out. Deine Gedanken werden das, was in deinem Geist ist, davon abhalten. And that's one of the reasons you go to a living church. Und das ist einer der Gründe, warum du zur Gemeinde gehst. So that your mind open the door for what you have in your spirit to come in. Und zulassen, dass deinem Geist to come into the physical world. Auch in deinen Gedanken ist, um sich auf dem Spirit, Soul and Body. Das Prinzip von Körper, Geist und Seele. Praise the Lord. Halleluja. In Genesis 12. 1. Mose 12. We are just going to go to verse 1. Vers 1. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Genesis 12, verse 1. Now the Lord has said unto Abraham, get thee out of your country, and from your kindred, and from your father's house, unto a land. It's like we've been born again today. It's exactly that we are born again today. You know, if you are born again, it's another life. You leave the old world. You leave the old mother, the old father, the word of God become your father, your mother. It is no longer the natural. It is now the spirit that is everything. Here he's telling Abraham, leave everything. Leave the old. I am now everything for you. Forget it. Praise the Lord. Hallelujah. Now the Lord has said unto Abraham, get thee out of your country, and from your kindred, and from your father's house, unto a land that I will show thee. I'm going to show you, and I'm taking you to a place, but don't be afraid to go there. Ich bringe dich an einen Ort und mach dir keine Sorgen. You know, Abraham can doubt who is speaking. Abraham konnte zu How will I leave everything? Wie soll ich denn alles and just start going. Und einfach gehen. When I have not seen where I am Wenn going. Ich schon weiß, wohin ich gehe. You know, we want to see it before we go. Wir wollen immer ein Ziel haben, bevor wir gehen. Jesus did not multiply the bread. That the bread did not fill trailers upon trailer before he was able to use it to feed them. Brot musste nicht erstmal in Mengen auf der Wiese verteilt liegen oder Mengen mit irgendwelchen Karren gebracht werden, bevor er sie damit satt machen konnte. Sondern das Kleine, was er hat, hat er gesegnet und das hat sich vermehrt. He said, get thee out of your country and from your kindred and from the father's house unto a land that I will show thee. There is a land that I will show you. Es gibt ein Land, was ich dir zeigen werde. There is always in between when he is dealing with us die Zwischenzeiten, der mit uns arbeitet, because of the opposition wegen dem Feind. Because of Satan's lies. Wegen seinen Lügen, seinen Listen. Satan bringt fear. Der Teufel bringt Angst, Zweifel, Unglauben. Who is speaking? I don't even believe it's God that is speaking. Wir glauben auf einmal nicht mehr, dass Gott dazu uns spricht. How will I know where I'm going to? You know, there's a lot of questions here. Viele Fragen. How will I know when I'm there? How will I know that I'm even there? Wie soll ich überhaupt wissen, ob ich überhaupt da bin? Weil ich kenne das Ziel ja gar nicht. But God said, don't be afraid. Aber Gott sagt, hab keine Angst. To get out of your natural country. To get away from that place, you see, the old world. Every all the natural. You know, natural can do you no good. Das Natürliche kann dir nichts Gutes tun. Get out of it. Komm da raus. For us today is choosing Christ. Für uns heißt es, sich für Christus if you choose Christ, no, choosing Christ is not natural, it's supernatural. Christus zu entscheiden ist übernatürlich. Anything of him. Alles von ihm. Don't look at from A to Z of Christ. Von A bis Z, von his birth, his death, sein Tod, everything. Leben, they are alles all war supernatural. Übernatürlich, außergewöhnlich. how he loved the unlovable. Wie geliebt hat. You know, how he forgave. You know, those that I beating, those he created dealing with him, he was still forgiving them. Wie er die Leute geliebt hat, die that's supernatural, that's not natural. Wie er den Leuten vergeben hat, die it, er erschaffen hat. It is not joining them, compromising with them. Aber er hat sie nicht geliebt, indem er Kompromisse mit ihnen eingegangen hat. It is not forgiving them to join them. Er hat ihn nicht vergeben, damit er Teil von ihnen wird. To bring them out damit of darkness. Sie aus der Dunkelheit rauskommen und zu ihm kommen. Praise the Lord. Halleluja. What's this time? Okay, a little time. Amen. Amen. For us today is choosing Christ. Für uns heißt es, sich für Christus zu entscheiden. Don't be afraid to choose Christ. Keine Angst, sich für Christus zu entscheiden. Don't be afraid to choose Christ and reject that boy or that man. Or that girl or whoever. Dieses Leben zu verweigern. You know the old life. Don't be afraid to choose Christ. Sich für Christus und gegen das you know here, you know to leave your father's land. That you grown up, you not married. You not have, you know. Aufgewachsen. You know every, you know, you may have property, everything. Du Besitz hast oder but he said, leave there. Aber du hast es verlassen. That place is your home. Dieser Ort war dein Zuhause. And there is a that's a building that you live there. You das never live in there. But he said, leave sagt, everything. Lass alles zurück. Today, for us, is choosing Christ. Für uns heißt es, sich für Christus zu entscheiden. You know, he said, until you hate all, you cannot choose hast, me. Kannst du dich für mich entscheiden. Until you hate all. Also, wenn du alles your father, your mother. Vater, Mutter. Yes, that. Let's go there. Look. Look now, or look. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Look now. Lucas 9. It's also in Luke 14. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Go to Luke 14 from verse 26. Lucas 14. He said, and if any man come to me and hate not his father. You know, Abraham has to hate the father. Aber musste sein Vater haben. Have to reject all. Have to leave all. Alles zurücklassen. And choose God. Sich für Gott entscheiden. If any man come to me and hate not his father, and mother and wife, and children and brethren and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. And whosoever doth not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Praise the Lord. Hallelujah. You know, it's from in verse 28 and 29, talk about in between. In 28, 29 geht es um die Zwischenzeit. He said, for which of you intend to build a tower? Tower. Seated not down first and counted the cost. Whether he have sufficient to finish it. Wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung. Is it when he made death, will you still follow Jesus? Wenn es tot bedeutet, wirst du dich trotzdem für When he never walked, you have no husband, no wife. Keine Ehemann, keine No money, will you still follow him? Wirst du ihm trotzdem folgen? That's what he's talking here. Darum geht es. Praise the Lord. Yeah. Will you still see him as everything? He was waiting upon years, nothing. Will you still believe Jesus? Will you still trust him? You have to be prepared. Because you don't come to him because of things. Denn du kommst nicht zu Jesus wegen Dingen. You come to him because of him. Praise the Lord. Hallelujah. And it's going to cost you something. Coming to Jesus costs a lot. It's so expensive. Because it will cost you the old life. Es wird dich das alte Leben kosten. You know what he said? He said you have to hate your mother, your father, everything. All das it's expensive. It's not teuer. So cheap. Es ist nicht billig. The old world. Die alte Welt. And its problems. They have to go. Und deren Probleme, was muss gehen? You know the old world is full of problems. Weil das alte, die Vergangenheit ist voll von Problemen. Can you get it? Praise the Lord. Hallelujah. He's going to take those old things away from you. Und diese alten Sachen and give you new. Und dir Neues geben. And give you his own. Und dir das Design, and give you what belongs to him. Dir das geben, was you will no longer have debt, but life. Tod haben, sondern das Leben. Who get it? You no longer have death. Du wirst nicht mehr den Tod haben, but life. Sondern das Leben. He is life. Denn er ist das the word that I speak unto is your spirit, your life. Jesus sagt, die Worte, die ich zu euch spreche, sind Geist. I am life. Ich bin das Leben. Das praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. In Genesis 12:1, we are there. To choose Christ is to get out of this world completely. Quickly go to 1 John. We just have some few minutes. Amen. 1 John 2. Amen. Praise the Lord. Those of us that love making friends, you know, we love making friends. You know, some of us we are betraying with making friends. A lot of friends. Einige von uns sind sehr sozial, kann man sagen. Also uns fällt es einfach, Freundschaften zu schließen. Wir schließen gerne schnell Freundschaften. It's as if without friends we cannot even live. Und der Paar ist schon so, dass man ohne Freunde fast nicht. I thank God I'm not like that. Aber ich danke Christus, dass ich nicht so bin. Only have Jesus. Ich habe nur Jesus Christus. Jesus is my friend. Jesus ist mein Freund. Christ is my friend. Christus ist mein Freund. Praise the Lord. Hallelujah. That's the name I gave to Mrs. That's Penny's name. Eh? And I gave it to somebody else also. Best song. Amen. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus is my friend. Jesus mein Freund. He is the only friend I have. Er ist der einzige Freund, den ich habe. Amen. Amen. If you are my friend, it's because of the Jesus in you. Jesus ist That's hier. All. Das ist alles. All others, they are irrelevant to me. Mir unwichtig. Das sehe ich nicht. Praise the Lord. Yeah. If I am having any relationship wenn with you, mit dir habe, it's Christ alone. He is the only friend I have. Er ist der einzige Freund, you know, in John 15, he called us friends. In Johannes 15 hat Jesus uns Freunde. He called us friends. Er hat uns Freunde, seine he said Freunde. We are no longer servants. Wir sind friends. Keine Knechte mehr, sondern seine Freunde. Amen. Amen. In 1 John 2. 1. Johannes 2. From 15 to 17. 16. He said, love not the world, neither the things that are in the world. love not the world. You know, if Abraham loved the world, wenn he will Abraham not go. Welt he will not leave hätte, the he will not leave the father's country. Hätte das Land seines Vaters, sein Vaterland nicht verlassen. And go to a place where the Lord was going to show him. Und dorthin gehen, wo der Herr es möchte. He said, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. You know, some of us will say we love the world, but we love our Father also. It's a lie. You cannot love both. Aber kann nicht beides lieben. You know if the going gets off, you are going to choose one. Weil irgendwann, wenn du in eine Ecke gedrängt wirst, wirst du dich für eine Seite entscheiden. You are going to choose one. In einer Ecke bist, dann wirst du dich für eine Seite entscheiden. Then the verse says, for all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of eyes, and the pride of life is not of the Father, but of the world. You see it? Yeah, of the world. Das ist von der Welt. And the world passeth away. This world passeth away. Sie vergeht, sie ist vergänglich. And the laws thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You don't seek husband, you don't seek wife. You don't seek children. You don't seek job. You don't seek degree. Nach Bildung, nach you know, if your prayer is God help me to pass, I want to pass. You are seeking. You are seeking. You are seeking degree. Dann suchst du nach diesen Sachen, nach diesem Abschluss. You get it. Du bettelst. God help me to pass. I must pass. Ich muss verstehen. You are seeking. Du suchst. You are not seeking Christ. Aber nicht Christus. In Christ's kingdom, you are to believe you already passed. Im Königreich von Christus sitzt, musst because du glauben, schon your pass is Christ. Weil dein Bestehen Christus ist. Your degree is Christ. Dein Abschluss ist Christus. And not what is their degree das, was outside. Sie auf schwarz-weiß who can get haben. It? Praise the Lord. You know, Paul, the degree that Paul had. Obwohl Paulus so viele the natural degree, like you today, doctor, lawyer, or whatever. Er hatte sehr viele Sachen, auf die er stolz hätte sein let können. He call it done. Aber er hat es Mist genannt. Because of Christ. Wegen Jesus Christus. Because you cannot be both sides. Weil du nicht auf beiden Seiten stehen kannst. You know, parents are so proud of their children when they are when they are so clever in school. I thank God that my children are not clever. They need Jesus. I thank God I'm not clever. That's why I'm qualified today. To be a child of God. Kinder nicht schlau sind, sondern auf uns verlassen müssen, um durchzukommen. Praise the Lord. Halleluja. Ah. We want to be like them. They aber should be like me. Sein, aber wir sollten wie wir sein. That is so free. Weil ich frei bin. Free for Jesus frei to live Jesus, in and live damit er in mir lebt und durch mich hindurch lebt. Praise the Lord. Hallelujah. It is not seek degree. Wir sollen nicht nach Abschluss seek beauty. Suchen, nach Schönheit suchen. You seek Christ. Wir sollen nach Christus suchen. In another way, it is not I must marry. Ich muss nicht heiraten. I am already married. I'm married to Jesus. Jesus. Amen. He is my husband. Er ist mein Ehemann. Praise the Lord. Yeah. You better believe he's your husband. Glaub lieber, dass er dein Ehemann ist. If not, you will seek husband. Wirst du nach einem Ehemann suchen? You've been looking for husband everywhere. Überall nach einem suchen. Maybe it's this one. Another one's coming. Hey, this one. It look like. Ah, you know somebody that you know if you're already married, you don't look for a husband any longer. That's how to be satisfied with Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Whatever he wants for you, it is impossible for you not to have it. For you not to have all. Except if you reject him. Sei, du verweigerst except ihn. If you leave him and start seeking those things. Du verlässt diesen Weg und suchst nach diesen Dingen. Dann okay, dann wirst du es if you seek those things, you can never, you cannot have those wirst things. Du verpassen. That are coming from him. Die von ihm kommen. Who get it? Praise the Lord. Yeah. You see Christ alone. And in another word, it is not, I must marry. Das heißt, ich muss nicht heiraten. I must have children. Ich muss nicht Kinder haben. I must have money. Ich muss nicht I must have degree. Ich muss nicht einen Abschluss haben. You know, must. You have something that you must have, you will seek it. Etwas, was du haben musst, wirst du suchen. I must be a lawyer, a doctor. You know, I must pass my exam. It is, I must have a relationship with my Father. That's what matters. Das zählt. You know, for Joseph to become prime minister, Joseph he did not need university. He was in prison. Da musste er nicht zur Uni gehen vorher. Er war im Gefängnis. fast die meiste Zeit seines Lebens. You know, in between, in Genesis 12 that we read, the in between is the fear of where you are going to. You see, fear of how to get there. How am I going to get there? Fear of how that place will be. You see, will it be good looking? You know, I know where I'm coming from. You know, people will say the devil you know is better than the angel you don't know. Have you heard it? In Nigeria, they say it very well. Der Teufel, den du kennst, ist besser als der Engel, den du eben nicht kennst. Don't know any devil, please. Aber kennen wir doch keinen Teufel. Praise the Lord. Hallelujah. You know, somebody, people like that, will see Abraham going, believing God and moving as foolishness. Leute, die so denken, werden sagen, dass Abraham das alles zurücklässt für etwas, wo er keine Garantie hat, ist dumm. That place is exactly no guarantee. Das ist keine Garantie. Bleib doch lieber da, wo du weißt, wo du deine Sachen hast. But you know what you have. Hier, du weißt, was du hast. And you know how it is. But that place, you don't know. Du weißt nichts. Praise the Lord. Fear of how that place will be. Angst davor, wie dieser Ort sein wird. That place will even look like. Wie how do I know the way? Wie soll ich diesen Weg fear of knowing the way. How will I know my husband? Wie will ich meinen Ehemann erkennen? How will you really how am I going to know? Some of us are afraid now. You know how am I going to know him? Wie soll ich das erkennen? Don't worry. Praise the Lord. Oh, Daddy, thank you. Don't bother yourself. Just have relationship. You just know. It's like somebody being bothered about the will of God. Jemand, der sich ständig Sorgen macht über den Willen Gottes, was will Gott mit mir machen? You know, hier just show me your will for me, so that I don't live the life I want to live. Damit ich einfach das Leben führen kann, was du für mich willst. It doesn't work that also way. Also funktioniert das nicht. The will of God. Der Wille Gottes. Come as you keep on having kommt, relationship with Him. Wenn du weiterhin Beziehung mit Jesus Christus hast. It's just like this. It doesn't come by prayer. Es kommt nicht durch Gebet. Even if they rub all the hair away from your head, like as they are praying for you, they are crushing it like this. You know, nothing will work because the will of Christ for you does not come through prayer. It's like peace. It doesn't come through prayer. Es gibt einfach einige Sachen, für die kannst du nicht beten. Es ist genauso wie Frieden. Du kannst nicht dafür beten, dass jemand Frieden hat. Diese Person selbst muss erkennen, was Frieden bedeutet. Dann wird sie auch Frieden haben. Frieden, okay, sorry. Peace does not come through prayer. Frieden kommt nicht durch Gebet. It comes through the knowledge. Es kommt durch das Wissen. Of the truth. Der Wahrheit. The Lord will keep him in a perfect peace, whose mind is stayed upon him. Der Mensch, der seine Gedanken auf Christus gerichtet hat, der wird auch in Frieden leben. If the doctor tell you are going to die. Der Arzt sagt, du wirst sterben. And the word of God says you will live. Aber Gottes Wort sagt, du wirst leben. Well, you are going to choose who to du believe. Musst dich entscheiden, wem du is glaubst. It the word of God? Or the doctor? Oder dem Arzt. If you believe the word of God, you have peace. Wirst du Frieden haben. You will not be afraid. Du wirst keine Angst haben. Forget it. He doesn't know, it's not prayer. It's nicht Gebet. The knowledge. Wissen. And that's why in Christ's kingdom, knowledge is so important. Im Königreich Gottes Wissen sehr wichtig. To know His ways. Seine Wege zu to kennen. Know His thought. To seine know Gedanken things kennen, about Dinge Him. Über ihn. You know everything. People want to turn everything to prayer. Aber Leute wollen alles it's mal not Gebet reinbringen. Du musst Gebet you know, über das you can pray and pray and pray. All believers they pray. The Muslims they pray. They all pray. Sie alle beten. Look at them. Knowledge. Wissen. The natural knowledge. People understand natural knowledge more than they understand Christ's knowledge. Menschen wissen mehr über die Welt als über Jesus Christus. There is Christ's knowledge. Es gibt die Weisheit von Christus. And there is the natural knowledge. Es gibt das Wissen dieser Welt. And there is the religion knowledge. Es gibt auch das Wissen dieser Christ's knowledge is not religion knowledge. And religion knowledge is not Christ's knowledge. Religiöses Wissen ist nicht das Wissen von Christus. You know, religious knowledge we see, we believe, we see positive thinking as something good. Zum Beispiel religiöses Wissen wird positives Denken als etwas Gutes sehen. They will see it as something good. They will even tell you think positive. Denk einfach positiv. That is religion. Das ist religiös. It's not Christ. Das ist nicht Christus. Think Take the word of God. Denke that's Gottes Christ. Wort. Kenne Gottes Take Wort. Christ. Know Gottes Christ. Wort. Erkenne Christus. Because the victory is not outside. Weil der Sieg ist nicht, hängt nicht von dem Äußeren ab. Even problems, you don't even our problems. Das unsere Probleme. Our problem is not outside, it's inside. Unsere Probleme sind nicht außen, sondern innen. Why even live here and go there? Amen? Our problem is not outside. Unsere Probleme sind nicht da draußen. It's not that problem that is your problem. Nicht das Problem. Your problem is inside. Ist innen drin. Praise the Lord. Hallelujah. It's just getting more and more. Maybe then we have to... let me look for a place to stop them with close. Amen? Amen. Praise the Lord. you know, fear, there is always fear in between. When God reveals things to you. Wenn Gott dir etwas sagt, ist dann fear of is it God that is even speaking to me? Or I am just the one making it up? There is fear of, is this voice coming from God? How do I know the voice of God? Oh, Daddy, thank you. If you allow your focus to be Christ, before I close, let me see. Praise the Lord. Amen. Maybe on Wednesday, by God's grace, we'll be going to John 15, 1-7, where Jesus said, abide in me, you in me and I in you. Ich in euch und du und ihr in mir. And also in Psalm 37, auch in Psalm 37, verse 4, that said, if you delight yourself in me, wenn ihr euch an he will kommt, give you his desire. Wird er euch seine Wünsche geben. You will desire what he desires. Die Wünsche von Christus haben. You know, but the middle is, are you delighting yourself in him? Die Frage ist, erfreust du dich an Christus? And how to delight yourself in und him? We will talk about all these ones on Wednesday. Amen? Amen. How to delight yourself in him? Wie wir uns in Christus erfreuen. You know, let us close with Psalm 36. Psalm 37, verse 4. He said, delight yourself also in the Lord, and he shall give thee the desire of your heart. You delight yourself in him. That is number one. Als erst habt du deine Lust am Herrn. And he shall give you the desire of your heart. So wird er dir geben, was dein Herz begehrt. You are to know how to delight yourself in him. Du musst wissen, wie du deine Lust hast am Herrn. Until you delight yourself in him. Es nur eine Lust hast an him. The desire in your heart is evil. Herzen bösartig sein. I don't know if you get it. You can have desire in your heart without delighting yourself in the Lord. Because Satan also have desire. There is desire from Satan for you. But here he says, if you delight yourself, then you can have Christ's desire in your heart. Auch in deinem Herzen haben. There is a change of desire once you delight yourself in the Lord. Sich ändern, wenn du dich am Herrn erfreust. You will change your old desire to a new desire. Who gets it? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So we stop with that. Amen. Amen. So any question, please. If we have any question, you can stand up and ask. Message going out. Thank God that I stopped. So, I know. Here could have been feeder. Okay. I know. Praise the Lord. Amen. Amen. So please, the message, once you get home, you can listen to it again. It's recorded. Eh? And Mercy, when she comes, she will send it to those that, you know, those that need it. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. I don't know if you have any question, please. If you have any question, you can also write it or ask or bring it later, because it's good to ask questions. What we have learned in the past, what we know in the past, there are so many. Like that of this very, the one we talked about also today, positive thinking. Oh. I've never heard it, anybody even preaching it. The Holy Spirit just, all this, he revealed them to me. Just like that. Amen? Amen. So please, allow him to help you to decide. Allow him to choose for you. He loves you so much. Satan is there to steal, to kill, and to destroy. The best way he uses to destroy people today is through church. That's the greatest way. Because people don't want to follow him. They don't want to follow Satan. But they don't know the difference between Christ and religion. Forget it. They don't know the difference between Christ and religion. And they believe that once he's not worshipping of Satan, he's already God. It's a lie. It's a big lie. Christ is so different. The good of this world is Satan. It's demonic. You will not die is the good of this world. It's positive thinking. I don't think positive. I don't think Christ. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. There are a lot of things we are still going to learn. Lord, there are so many. Lord, there are so many. Hat jemand eine Frage? No question. Praise the Lord. Amen.